Zack um Zack, 2015, ungerechtes Leben, ja. Und allen geht es schlecht, man hat die Zeitung gestellt. Das Wetter spielt verrückt, es schneit oder regnet. Meine Großmutter weint im Winter, dem Grabstein eines Lebens, das der Krebs viel zu vorschnell zeitig eingewebte Goodbye. Oshi Daisy fliegt die letzte Ruhestätte, der letzte Garten Eden meiner Mom mit Geranien und Leuchten. Diese kleinen roten Grabeskerzen unter Kastanienbäumen, schweren Herzen, seit 5 Jahren durchschreitet sie auf dem Weg. Das kleine Stein und das schwere Eisenturm mit kleinen Händen ergreifend die andere Seite der letzten Ruhestätte. Es ist ein schöner Weg, der unauffällig zu dir führt. Ich hab ihn gerne, weil er so hell und freundlich wirkt. Zu den Kastanienbäumen geht sie in oft wie in Tagträumen, im Andenken an ihr Mädchen. Einzig in Ewigkeit einmal wieder zu treffen, auf der anderen Seite in einem besseren Leben wieder zu treffen, wenn ihre Zeit kommt mit deinem feinsten Lächeln. Der Ex-Mann meiner Mom hat sowieso eigene Probleme. Mein Stiefvater ist einer, der so einiges verträgt und aushält. Ohne starke Frau bleibt so einiges auf Strecke. Das Haus, Garten pflegt sich selten von alleine. Doch was soll man auch machen? Ansprüche haben alle ganz kurze Beine, aber dafür was zu tun ist eine andere Sache. Naja, Farce um Farce in die Fresse, wenn es dir keiner leicht macht. Lebst du in einem Kaff namens Oberreichenbach und allen geht uns schlecht, man hat die Zeit umgestellt. Selbst das Wetter spielt verrückt, es stürmt, schneit oder regnet, dazwischen Sonnenschein und ein paar einsame, schicksalsgezeichnete Leben. Mein Bruder schreibt mich an, dass die Kohle nicht reicht. Sein Auto kostet mehr, als mit der Limo zu reisen. Oder ist öfters auf Bühne als Mode in Mailand oder Promis bei Oscar-Verleihung. Doch leider hab ich auch keine Kohle zur Zeit, Mann. Denn meine Einnahmen halten sich im Keilrahmen, so wie eine Leinwand. Allen geht es schlecht, selbst im Wetter da draußen. Und auch mir ging's schon besser als ein Rapper unter 1000. Doch ich weiß, es wird besser, das könnt ihr mir glauben. Für die Großmama Vaters und meinen Bro beim Autoschrauben, wir werden alle was erreichen, im Kopf und auch außer Haus. Ja, das könnt ihr mir glauben, Leute. 2015 kommt raus, es wird April, wir machen das jetzt geil, ey.